Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 25. Juli 1800. Ich habe leider eine vergebliche Hoffnung gehabt. Alles wohl erwogen, muss ich mir die Zusammenkunft mit dir versagen. Dir die Gründe davon auseinanderzusetzen, würde dir und mir Langeweile machen, dass ich nicht ohne Ursache der Notwendigkeit weiche, wirst du mir glauben. Du bist auf jeden Fall unabhängiger als ich, und wenn deine Gesundheit, wie ich hoffe, sich immer mehr befestigt, so wirst du gewiss bald einmal eine Reise zu uns machen können. Dein Körner.